Als wir nach Frankreich zogen, wir waren unser drei, ein Schütze und ein Jäger und ich der Fahnenträger der schweren Reiterei. Ein Schütze und ein Jäger und ich der Fahnenträger der schweren Reiterei. Drei Brüder und drei Herzen der Fahne folgten sie, so litt ich auf dem Plane, da flüsterte die Fahne, Herr Jesus und Marie, so litt ich auf dem Plane, da flüsterte die Fahne, Herr Jesus und Marie. Und als wir weiterzogen, wir waren unser zwei, ein Bückeburger Jäger und ich der Fahnenträger der schweren Reiterei. Ein Bückeburger Jäger und ich der Fahnenträger der schweren Reiterei. Zwei Brüder und zwei Herzen begrüßten Tau und Tag. Am Abend purpurfarben, so lang in den Gaben die Fahne Amen sprach. Am Abend purpurfarben, so lang in den Gaben die Fahne Amen sprach. Und als sie Amen sagte, riss noch ein Herz entzwei. Ade, mein lieber Jäger, dich grüßt der Fahnenträger der schweren Reiterei. Ade, mein lieber Jäger, dich grüßt der Fahnenträger der schweren Reiterei. Mutter, liebste Mutter, nur fest auf Gott gebaut. Noch tut die Fahne schweben, die mir auf Tod und Leben ein Kaiser anvertraut. Noch tut die Fahne schweben, die mir auf Tod und Leben ein Kaiser anvertraut. Und flüstert sie einst leise, nun gilt es dir, Gesell. Dann folgt der Fahnenträger dem großen Trommelschläger zum himmlischen Appell. Dann folgt der Fahnenträger dem großen Trommelschläger zum himmlischen Appell.